Herrschaften, wie Sie wahrscheinlich selbst schon allemal bemerkt haben, unterscheiden uns wir Menschen von alle anderen Tiere. Oder jedenfalls der meiste von uns. Und zwar sind wir ja die einzigsten, die ein extra Körperteil für die Grausamkeit haben. Die sogenannte Seele. Glauben Sie nicht? Können Sie Ihren ganzen Bücherschrank durchblättern. Wenn Sie haben, sogar eine Bücherwand. Nirgendwo werden Sie etwas finden über seelische Grausamkeit von Elefanten oder Kanarienvögeln. Wogegen doch beim Mensch ein gern gesehener Scheidungsgrund ist. Nun muss man sich die menschliche Seele ungefähr so vorstellen wie ein Bungalow. Ja, wenn der Mensch geboren wird, steht sie erst in Rohbau und dann dauert oft viele, viele Jahre, bis so eine Seele bezugsfertig ist. Muss ja erst noch verputzt werden, Antennen drauf, Blitzableiter dran, Fenster drin, Jalousien vor, denn die ganze Inneneinrichtung, bei Luxusausführung sogar mit Auslegeware. Und diese Fertigstellung der Seele ist die sogenannte Erziehung. Und je nachdem, was da für Handwerker zugange waren, so sieht der Mensch denn auch von innen aus. Beim einen klemmende Türen, ne? Ja. Beim anderen funktioniert die Heizung nicht oder die Klospülung ist an der Warmwasserleitung angeschlossen. Meine, irgendwelche Macken hat ja heutzutage jeder Neubau. Und deshalb muss man bei der Seele ganz besonders vorsichtig sein mit Spinat. Ich habe jetzt einen Fall in der Verwandtschaft. Mein Neffe Uwe, der hat doch die Stadtverwaltung eingeschlagen als Beruf. Nicht so, mittlere Laufbahn. Und ist verheiratet mit einer gewissen Gundula. Ganz korrandet Mädel eigentlich mit ihren runden Hintern in der Jeans. Aber war früher Sekretärin und an der Volkshochschule. Vielleicht hat sie deshalb so modern ist im Kopf mit ihrer Nickelbrille. Immer kein Büstenhalter an. Ne, ehrlich, sie, also so schamlos, wie die durch die Gegend schaukelt. Ja, ich wollte mir ihr Gesicht mal genau begucken, aber das ist mir noch nie geglückt. Nun ging das ja aber auch bei den beiden, ging das ja schon los vor der Hochzeit. Da haben die nicht etwa wie normale Menschen so beim Mondenscheine am dunklen Parkplatz heimlich in Auto geknutscht. Oder wenn die Gefühle schon mal ein bisschen handgreiflicher wurden, haben sie dann nicht etwa stickup ganz diskret erledigt. Im Sommer in der Schonung, im Winter in der Waschküche. Nee, eines Tages stand die Gundula einfach mit ihrem Koffer bei meiner Schwester vor der Tür und sagte, ja, sie tät jetzt bei Uwe auf seine Mansarde ziehen, für ihn auszuprobieren. Auf Romantik täte sie, also entschuldigen Sie, die hat tatsächlich Scheiße gesagt. Nun, sagt sie, weil eine moderne Ehe, da wäre das Vorschrift, dass man, ja, wie beim Autotest, müsste man sich auch erstmal anständig über der Rumpelstrecke jagen, für das hinterher alles glatt verläuft. Jetzt meine Schwester, die kannte da ja nichts von, weil in ihrer Jugend schon der erste Fehltritt der Schritt in die Ehe gewesen war. Und sagte so ahnungslos, ja, aber abends nur bis 10. Was, sagt die Gundula, und wann soll ich dann ausprobieren, wie er schnarcht? Nur hat die den ausprobiert, ich glaube so 4 Monate hat sie bei seinen Schnarchen zugehorcht. Und ich sag schon für meine Schwester, das war doch damals noch das alte Strafgesetz. Ich sag, langsam wird das aber Kuppelei mit der Zeit. Da kommt eines Tages der alte Heinersdorf angewackert. Nicht, der tut sich doch der Rente ein bisschen aufbessern als so Spion für ein Sachgeschäft. Nicht, ja, sitzt der tagsüber vor Standesamt und wartet, bis sie wieder einen an Aushang pinnen. Ja, und dann kriegt er 20 Mark, wenn das geklappt hat. Der kommt also an und sagt, ja, wisst ihr denn schon, euren Uwe und die Gundula sind ja schon angepiekst als Aufgebot. Was war? Wollte sie der Verwandtschaft nicht beihaben, nur standesamtlich gleich verduften und der Hochzeitsnacht auf eine Lustmatratze am Campingplatz. Aber da habe ich mich in letzten Moment noch dazwischen geschmissen. Nichts anmerken lassen die ganze Zeit. Und wie sie den Morgen so ahnungslos aus dem Rathaus kamen mit die zwei Trauzeugen, da hat aber plötzlich die Familie Techtmeier ein Spalier gebildet mit den halben Pfeilchen, da denen die Tränen in die Pupille geschossen sind. Den Uwe und seine Gundula. Ja, jetzt gleich nach der Hochzeit, da fing sie denn an mit dieser sogenannten Familienplanung. Hat sie extra ein Büchschen für. Und da hat sie alles rein, die Wohnung, Möbel, Sitzecke, Farbfernseher. So hat die jede Anschaffung der Reihe nach auf den Tag vorher geplant. Weil ein modernes Kind, sagt sie, dürfte man sich niemals vor der Waschmaschine in die Welt setzen. Ja, weil sonst die Mutter durch die Windeln ausgebeutet wird und ihre Unterdrückung, also irgendwie schießt die wohl in die Milch rein. Ja, dass dadurch schon der Säugling seine ersten Konflikte zum Schlucken kriegt. Und deshalb haben sie jetzt auch ganz pingelig abgehakt, Uwe als Beamter mit dem Grünstift, nicht Stück für Stück und zum Schluss auch den kleinen Oliver. Nur hat er aber auch nicht genau funktioniert, weil sie hatten ihn so abgehakt, dass Ende Juni sollte der Liefertermin sein. Nur weil Uwe als Beamter, den hätte er das Kindergeld noch rückwirkend. Jetzt kam der aber erst Anfang Juli, der kleine Olli. Und deshalb mussten sie die Reifen runderneuern lassen. An ihren Auto, sonst hätten sie neue gekauft. Aber das haben die den Kleinen nie entgelten lassen. Im Gegenteil, die haben den schlimmer behandelt wie ein Rotei. Auch wenn man da mal einen Kinderwagen gucken wollte für zum Buh machen. Gleich hat die Gunde mich beiseite gerissen, nur damit das Kind kein Bettnässer wird. Ja, weil sie gelesen hatte, dass schon bevor die kleinen Kinder gucken könnten, da könnte ihren Oliver schon so einen Schreck kriegen, dass der sein Leben lang von mir träumt. Und ihn da jedes Mal eine Blase bei offen geht. Naja, ich meine, ich habe meine Kinder alle Buh gemacht in den Alter und trotzdem sind sie dicht geworden. Aber damals hatten die Blagen ja auch noch nicht dieses moderne Untergrundbewusstsein. Na, das ist so eine Art Tiefkühlfach der Seele, wo zum Beispiel sämtliche Gemeinheiten der Erwachsenen, die werden da eingefroren mit unbegrenzter Haltbarkeit. Ja, kann sein, dass einem erst in Altersheim der Knopf aufgeht. Wenn man da erst merkt, was man in seiner Jugend für ein menschliches Wrack gewesen ist. Und der Uwe als Beamter hat mir dann glatt im Gesicht gesagt, so wie du erzogen bist damals, Onkel Adolf, musst du ja ein Krimineller geworden sein. Und damit den Oliver mein Schicksal erspart bleibt, wird er jetzt ganz streng nach dieser anti-autorisierte Kindergebrauchsanweisung. Nicht, damit er ein volles Glied der menschlichen Gesellschaft wird. Naja, ich meine, wenn ich an unseren Vater denke, nicht, dass ich jetzt beschweren will, der war ein frommer Mann und hat uns auch erzogen. Werktags, wenn wir was plexiert hatten. Und besonders nach der Messe vor Mittagessen musste man doch mal, kriegt man jeder 3 Minuten. Ne? Ja, das war für alles, wo wir nicht bei erwischt worden waren. Und ist natürlich schön für die Andacht, weil wenn dann der Hintern so brennt und gleich danach komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du da bescheret hast, da denkt man sich auch als Kind schon was bei. Ne? Naja, wir sind damals trotz der Erwachsene groß geworden. Heute sollen die Kinder mit der Erwachsene groß werden. Ich meine, ist auch viel Vertrauenssache. Ne? Jedenfalls, die Gundula kann man auch wieder verstehen, wenn sie ihren Oliver ein Schicksal ersparen will wie den Schorsch Klusenbeuker. Sieht, ne, der ist jetzt 17, der Bengel, aber eine Ruine. Wieso, muss ich Ihnen erzählen? Der Klusenbeuker, der Vater, war doch damals der reinste Lieblingsheirat mit seiner Gerda. Er erst Hilfsarbeiter, ich sehe keine Schönheit, hatte auch nichts an den Füßen. Aber selbst nach der Hochzeit hatten die immer noch ein Verhältnis, als ob sie noch ein Verhältnis hätten. Sich nie was Böses angetan. Und dann konnten sie den kleinen Schorsch auch richtig anmerken. Och, der war so ein goldiges Kerlchen. Den brauchte kein Aas erziehen, der war das reinste Sonntagskind. Bis er auf der Oberschule kam. Nun war er ja der einzige Arbeiterjunge in einer Klasse von lauter besseren Leuten. Und da hat er sich auch erstmal lange gut mit vertragen, bis eines Tages am Schulhof die Mädchen dickere Busen kriegten, die Jungens größere Pickel. Und da ging das los. Da ging das los, dass sie auf einmal alle am Schimpfen, am Jammern fingen über ihre Eltern. Bis auf den Schorsch, weil er plötzlich nicht mehr mitkam geistig. Sein Vater ging nicht mit der Sekretärin fremd. Seine Mutter pennte nicht mit dem Tennislehrer. Seine Schwester kokste nicht beim Chauffeur in der Garage. Nicht bei Klusenbräuker hing niemand der Kaviar zum Hals raus. Und das haben ihnen Klassenkollegen auch im Gesicht gesagt. Wer bist du denn überhaupt? Du hast ja noch nicht mal eine Frustration. Seitdem hängt bei Klusenbräukers der Haussegen schief. Sie sagt, wenn er mehr verdient hätte die ganze Jahre, hätten sie sich sowas auch leisten können. Naja, ne? Ne? Er dagegen sagt, Frustration wäre Frauensache. Nee, da hätte sie sich eben was einfallen lassen müssen. Nee, nur haben sie doch Zufall beide an denselben Briefkasten Onkel geschrieben von dieser eine Fachzeitschrift, weil er ja ein richtiger Könner in Frustration ist. Und der hat sie beide bescheinigt, postlagernd, dass der andere Gatte in Schuld ist an den Junge sein Unglück. Ja, der Klusenbräuger hat mir da den Geheimen anvertraut. Über die Scheidung wären sie sich schon einig. Nur auf den Jungen müssen sie noch Rücksicht nehmen. Erst wenn sie den seine Frustration mit auf den Weg gegeben hätten, denn wollten sie sich in Frieden trennen und Freundschaft, weil als Eltern hätten sie versagt. Naja, jedenfalls, man kann verstehen, dass jetzt den Oliver seine kleine Seele von Anfang an richtig eingerenkt werden soll. Weil die Gundi gelesen hat, dass, ja, zum Beispiel ein Damenmörder. Bitte, warum benimmt der sich so unanständig? Ja, sagt sie, der hasste Frauen, weil ihn seine Mama als ganz kleinen Kind Milchreis eingetrichtert hat und er wollte Haferflocken. Und ne, stand auch in dem Buch, wenn Kinder mit Spinat spucken täten, dass man sie auf keinen Fall den Willen brechen dürfte, weil wäre das Natürlichste von der Welt. Im Gegensatz, wenn ein Kind nicht mit Spinat spuckt, das wäre verdächtig. Wie nur ist Spinat wahrscheinlich nicht ganz so gefährlich wie Milchreis, also dass man da gleich Mörder von wird. Aber zum Autoknacken reicht es bestimmt auch. Naja, aber das Problem ging ja erst los, wie jetzt der Olli sein erstes Spinat kriegte für zum Spucken. Die Uwe als Beamter extra den alten Anzug angezogen. Die Gundi, der Kittelschürze über die Jeans. Was macht der Bengel? Wie der den ersten Löffel in den Backen hatte. Beide Eltern gleich in Deckung gegangen in der Küchentisch. Da gurgelt der kurz mit die Pampe und bevor die überhaupt kapiert hat, was los war, flutsch, hat er das Zeug runtergeschluckt, sperrt den Schnabel offen und wollte mehr. Nur dachte sich die Gundi, das wäre ihm beim ersten Mal vielleicht aus Versehen passiert. Und Tatsache, wie sie mit der zweiten Fuhre auf Olli los wollte, hebt er das Erbchen und haut ihr den Löffel aus der Hand, dass der Spinat bis an die Kacheln spritzte. Die Uwe als Vater ganz stolz sagt, das siehst du, der Junge ist richtig. Gundi noch mein Buch nachgelesen, ja, sagt sie, aber aus der Hand hauen steht hier nicht. Nur spucken ist schön für die Seele. Nur war der Kleine inzwischen am Quaken kriegt der dritte Löffel runtergeschluckt, vierter Löffel runtergeschluckt, fünfter Löffel glatt runtergeschluckt. Also jetzt wurde der Junge langsam seine Eltern unheimlich. Ja, wenn die Kunde nicht aufgehört hätte mit Füttern, der hätte glatt den ganzen Teller leer gefressen. Also erstmal den Jungen im Ställchen rein und Kriegsrat gehalten. Gundi mit den Büchern, Uwe als Beamter. Ja, sagt er, die Seele von so einem kleinen Kind, die täte ja schon vor der Geburt anfangen. Und alles, was so ein Bengel da aufschnappen täte, wenn er noch in andere Umstände ist, da könnte der vielleicht schon so verkorkst von werden, dass die ganze anti-autorisierte Erziehung hinterher überhaupt keinen Wert mehr hätte. Meine wahrscheinlich vor allem, dass die Gundula in ihren 8. Monat noch mal mit einem Juso geschäkert hatte. Ja, nicht schlimm, aber da war damals so ganz schön Qualm in der Küche. Aber erstens war Uwe persönlich eifersüchtig. Und dann muss er ja als Beamter aufpassen, dass seine Frau nicht ausgerechnet mit so einem Linksradikaler betrügt. Hätte am Ende noch Schwierigkeiten in der Dienststelle. Und meint der Uwe, so Sorgen des Vaters in der Schwangerschaft, da könnten die werdenden Babys vielleicht was von Spitz kriegen und dass sie dann diesen einen Komplex, wo sie hinter der Mutter her sind, wie diesen Ödipus, der ist doch mit der eigenen Mama fremdgegangen. Naja, wenn man den Gundi so sieht, in ihre Jeans, könnte man den Olli sogar verstehen. Aber wie sie das jetzt hörte, der Gundula, da ging die vielleicht auf die Palme. Fing sie an, wenn das Kind eine Macke hätte, da könnte das höchstens ein angeborener Raucherbein sein. Nicht, weil der Uwe dauernd in der Schlafstube gequalmt hätte. Während sie nachts ihren freudigen Ereignis entgegenblickte. Und überhaupt wäre den Spinat noch keine Besorgnis, weil so ein kleines Kind ja noch gar kein Lernerlebnis haben könnte. Den müssten sie das Spucken ja erstmal schmackhaft machen. Also den Bengel wieder aus dem Ställchen raus und mit gutem Beispiel voran sich gegenseitig erstmal den Fraß mies gemacht. Nicht so an Spinat gerochen und den pfui, pfui, Deul, fies, fies, mies, mies. Wieder so ein Löffel rein, der kleine Schluck kurz weg war, wa? Nun kam den Uwe die Idee, dass der Olli den Spinat vielleicht gar nicht mal aus Schikane schluckt, sondern weil er ihm schmeckt. Ja, von wegen schluckt, sagt die Gundi, dann wäre das ja kein Problem. Aber der Junge tät den Spinat ja nur verdrängen. Und so ein verdrängter Spinat, der könnte einen sein Leben lang verfolgen. Könnte sein, dass der eines Tages richtig hochkommt, voll inhaltlich. Und wenn man dann an einen falschen Gutachter geriete, könnte sein, dass das Gericht noch nicht mal bildende Umschläge verpasst. Ich meine, da sieht man aber den Unterschied zwischen früher und heute. Wenn unser Vater, wenn der schon diese anti-autorisierte Erziehung gekannt hätte, Junge, der hätte uns das Spucken mit Krückstock beigebogen. Heute müssen die Belagen von alleine drauf kommen, was die Erwachsene sich ausgedacht haben. Und der Olli soll auch Bauklötze gestaunt haben, wie sie jetzt auf einmal seine Mutter von seinem Teller 2 Löffel Spinat in den Mund geschoben, durch die Nase eingeatmet und den Uwe in Gesicht gepustet. Nun musste der erstmal die Brille abputzen mit dem Küchentantuch, aber da stand der Teller Apfelmus drauf, was der Olli als Belohnung haben sollte. Und dadurch kriegte der Gundi die frische Windel in die falsche Kehle, weil er dann aufgeflogen war. Und wie der Uwe den Spinatteller wieder gucken konnte, als gutes Beispiel, gerade der Backen wieder am Durchladen war, kriegt er von dem Gundi eine gescheuert, bevor er zielen konnte, und ging der Volltreffer auf den Olli, wie der Gundi mit der Apfelmuswindel auf den Kleinen los, weil er schon bei war und wollte den Spinat von der Nase ablecken. Und wie das Apfelmus beikam, wollte er sich überhaupt nicht mehr abputzen lassen. Wie das jetzt ausging, also da sind die Aussagen so ein bisschen auseinander. Sie sagt, sie wäre über den Besenstiel gestolpert und hätte den Uwe nur aus Versehen hinter den Ohr getroffen. Ist seine Einstellung dagegen, ist der Aufwischeimer. Wenn sie denn nicht immer mit dem Dreckswasser stehen ließe, dann wäre er doch gar nicht auf die Idee gekommen, ihr den da so die ganze Brühe. Ne? Naja, ich will meine eigene Verwandtschaft hier nicht in aller Öffentlichkeit breittreten. Ich will auch den Mantel der Nächstenliebe über der Einweggläser hängen, die da in Spülstein zum Abkühlen standen. Gundi hat neue Bücher bestellt inzwischen, ist aber noch am Lesen. Und der Uwe müsste die Tage fertig werden mit der Küche renovieren. Wie bloß der kleine Oliver bleibt ein Problemkind. Ja, ich habe mir die Tage bei uns im Garten hinter der Laube Blaubeerkompott vorgespuckt. Hat nichts geholfen. Das Unglückswurm frisst alles. Und amüsiert sich noch dabei. Ich meine, sie lachen aber. Das darf man den Eltern ja gar nicht sagen. Aber für mich ist das arme Kind ein angeborener Psychiater. Ehrlich.